Ich habe in den letzten Sitzungen erläutert, was Dialektik und Erfahrung im Blick auf den spezifischen Wirklichkeitsbegriff der Frankfurter Schule bedeuten. Erfahrung als jene Form der lebendigen Subjekt-Objekt-Beziehung, in der sich beides bei der sich beides ändert, das Objekt und das Subjekt, und das Einlassen auf eine solche Beziehung ein wesentliches Element eben von Biografien ist. Wenn das zutreffen sollte, wovon ich ausgehe, dann ist die Frage, welches Verhältnis gibt es überhaupt zwischen einer Biografie und dem geschichtlichen Boden, dem gesellschaftlichen Boden, auf dem sich eine solche Biografie entwickelt? Das wird heute mein Thema sein, und ich werde das dann nach einer allgemeinen Erörterung dieses zwiespältigen Verhältnis von Biografie und Geschichte exemplifizieren an der Biografie von Max Horkheimer. Wie entsteht eine spezifische Biografie, ein Erfahrungsmaterial bei Menschen, die sich entscheiden, eine ganz bestimmte, nicht nur Karriere zu machen, sondern ein Weltverständnis zu entwickeln, das sich abtrennt von den biografischen Zusammenhängen etwa gleichlautender Bedingungen, unter denen viele andere Menschen leben. Um es platt zu sagen, wie wird aus einem Unternehmersohn mit einem gut funktionierenden Unternehmen ein Philosoph? Ist ja zunächst einmal keine Selbstverständlichkeit. Und wir haben solche biografischen Brüche natürlich in allen Alltagslebenszusammenhängen, wo man sich fragt, warum gerade in diese Richtung? Was ist der entscheidende Punkt? Was ist das Schlüsselerlebnis, von dem aus eine Entwicklung meinetwegen in Richtung eines bestimmten Studiums oder eines Berufs oder auch einer ganz anderen Karriere? Mit Karriere meine ich nicht jetzt ein Aufstiegsproblem, sondern biografische Karrieren im Sinne auch einer möglicherweise von außen angestoßenen Wirkung in einer bestimmten Richtung oder auch einer autonomen Willensentscheidung. Sie werden selbst alle sich darüber Gedanken machen können, warum gerade das und woher kommt das. Aber das Nachdenken darüber beginnt natürlich am deutlichsten dort, wo gleichsam der Abstand zwischen dem, wovon ausgegangen wird, und der Richtung der Theorie oder der Politik besonders groß ist. Man kann sagen, und da greife ich noch einmal die Erläuterungen in den ersten Sitzungen auf, dass eine Biografie, die 1895 beginnt, in ein Zeitalter reicht, hineinkommt in ein Milieu, in eine Atmosphäre, in der die Selbstverständlichkeit der bürgerlichen Welt auf allen Ebenen nicht mehr existiert, in Frage gestellt wird. Das heißt, es bricht auch in der Atmosphäre, in der geistigen Atmosphäre, in den Willensbestimmungen der Menschen, in ihren Interessen etwas auf. Als zunehmende Wahrnehmungsfähigkeit von wachen, jungen Menschen, vielleicht nur. Oder von künstlerisch begabten Menschen, die ohnehin die ästhetische Seite der Weltverhältnisse deutlicher sehen und das Unschöne in dem, was unter der Fassade verborgen wird. Also Sensibilitäten bilden sich aus, Wahrnehmungsfähigkeit. Gewiss nicht für alle Menschen, aber doch auch für jene Menschen, die in solchen Entwicklungszusammenhängen, in pubertären Entwicklungszusammenhängen etwas wollen, etwas Neues wollen, nicht im Alten weitermachen wollen, die etwas sehen an der Welt, was andere vielleicht verschweigen oder durch auftrumpfende Identifikation mit den Verhältnissen verdrängen. Das ist so eine Zeit zwischen 1900 und 1914 in ganz Europa. Das ist die wilhelminische Zeit in Deutschland, ein bisschen die nachviktorianische Zeit in England, die republikanische Zeit in Frankreich, aber wie gesagt mit dem Dreyfus-Prozess, mit den großen Auseinandersetzungen des Dreyfus-Skandals, also wo die Gesellschaft einfach ihre eigenen moralischen Normen nicht mehr akzeptiert, sondern hier bewusst von einer Militärklique ein jüdischer Offizier beschuldigt wird, für Deutschland Verrat zu üben. Und es dauert Jahre, bis nachgewiesen ist, dass es ein anderer ist, ein Franzose und ein Nichtjude. Und auch die Rehabilitation von Dreyfus dauert sehr, sehr lange. Das heißt, hier ist etwas im Gang in ganz Europa, wo die alten Moralvorstellungen, auch die der englischen viktorianischen Periode, die ja sehr streng sind, äußerlich, als Fassaden, als eine Fassadengesellschaft wahrgenommen wird, die Fassade. Und es bricht da unter dieser Fassade etwas auf, vielleicht etwas Unheimliches, ein großes Unglück oder ein großes Glück. Der Erste Weltkrieg ist nur verständlich in der ungeheuren Begeisterung der Menschen in ganz Europa. Wenn sich da die Erwartungen auf einen großen kollektiven Aufbruch gestaut haben, die anderen mit Furcht, die einen mit Furcht und die anderen mit einer großen Euphorie, dass jetzt der Mensch, der deutsche Mensch, der französische Mensch, der englische Mensch seine eigentliche Bestimmung in diesem mörderischen Konkurrenzkampf bekommt, in dem sein Heldentum, sein eigentliches Menschsein bestätigt wird. Händler und Helden heißt deshalb ein damals berühmtes Buch von Werner Sombart. Die Helden sind die Deutschen, die Händler sind die Engländer. Das heißt, die Ausgrenzung, die Definition des Menschen, nicht, was ist der Mensch, wird einbezogen in diese große Erwartung eines Krieges, aus dem alle mit Schaden herauskommen, alle. Alle europäischen Nationen haben diesen Weltkrieg nur mit allergrößten Schäden, wirtschaftlichen Schäden, charakterlichen und sonstigen Schäden überstanden. Horkheimer ist ein Intellektueller mit 19 Jahren, also 1895 geboren, 1914, 19, der von vornherein den Unsinn und die Katastrophe dieses Krieges bezeichnet hat. Er hat gesehen, dass hier nicht über Menschheitsprobleme entschieden wird, nach der einen oder anderen Richtung, nach der deutschen oder welschen Richtung, französischen Richtung, sondern dass hier sich die Völker gegenseitig abschlachten, ohne Sinn und Verstand. Er hat das sehr früh verarbeitet in Novellen. Es gibt von ihm eine Zusammenstellung, mit der er erst kurz vor seinem Tode einverstanden war, aus der Pubertät Novellen und Tagebuchblätter, wo er als 18-, 19-Jähriger anfängt zu reflektieren über seinen eigenen Bildungsprozess, aber überwiegend in der dritten Person. Hier gibt es auch einen wunderbaren fiktiven Briefwechsel, bezeichnet Krieg, ein Briefwechsel, wo er die ersten Tage des Weltkriegs beschreibt und sich hier das abspielt, dass alle diejenigen, die glaubten, dass hier sich ein großes Wunder vollziehen könnte in der Menschwerdung, enttäuschte und die Bitterkeit des Todes sichtbar wurde schon in den ersten Kriegstagen. Ein glänzendes Dokument eines 19-Jährigen, der sieht, dass diese Kriegsbegeisterung, die alle erfasst hat, die Frauen, die Männer, im Grunde eben die Fassadengesellschaft fortsetzt und mit dazu beiträgt, das kollektive Unglück vorzubereiten. Er selber ist nicht eingezogen worden, er ist freigestellt gewesen vom Wehrdienst als Geschäftsführer der Fabrik seines Vaters und ist erst 1916 eingezogen worden, allerdings dann nicht mehr er ist nicht an der Front gewesen. Also das ist die eine Seite, wie eine solche Biografie in eine Atmosphäre hineinkommt, die so oder so aufgenommen werden kann, von vielen großen Philosophen, Windelband, ich habe ihn erwähnt, Simmel, Jörg Simmel, ist der Krieg mit Begeisterung aufgenommen worden. Der Krieg war für viele so etwas wie eine existenzielle Bewährung in einer Zeit, die so lange Friedenszeit noch nie gewesen ist in Europa, seit 1871. Eine solche Friedensperiode hat es in Europa noch nie gegeben. Und man griff zurück zum Beispiel auf eine Kriegsbestimmung von der Kriegsdefinition von Hegel, der sagt, irgendwann fangen die Friedensverhältnisse an zu faulen. Und es muss so etwas wie eine Regeneration der Gesellschaft erfolgen, indem die Menschen aus ihren Alltagsgebundenheiten in die Abhängigkeit herausgerissen werden. Der Kampf als ein Element existenzieller Identitätsfindung. Viele der europäischen Intellektuellen sind nicht skeptisch gewesen gegenüber diesem Krieg. Aber der Unternehmersohn Horkheimer war es, der ganz entschieden Position ergriff gegen diesen Krieg. Also diese Atmosphäre. Was ragt hinein? Was wird aufgenommen? Wo wird etwas zusammengesetzt? Wie entstehen Motive, zum Beispiel sich zu beschäftigen mit bestimmter Literatur aus diesen Motiven heraus? Warum wird das gelesen und das andere nicht? Was wird überhaupt gelesen? Was wird aus dem Vorrat der Literatur herangezogen, um etwas zu begründen oder zu widerlegen? Ist wesentlich bestimmend für eine solche Atmosphäre. Aber selbstverständlich reicht das nicht aus, um jetzt im Nachhinein zu erklären, warum eben Horkheimer, einer der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts gewesen ist, Sozialforscher, Philosophen, Gründer eines weltbekannten Instituts und in vieler Hinsicht auch ein sehr begabter Essayist. Die frühen Sachen sind alles Aphorismen, sind auch Suche nach der Form. Novellen schreibt er, Aphorismen, kleine Aufsätze, er probiert Formen, kleine Formen aus. Ich darf Ihnen aus dem zweiten Buch, das dann entstanden ist und das erst rausgekommen ist, als die Studenten 68 einen Raubdruck davon in Umlauf brachten und Horkheimer sich sagte, wenn der Raubdruck schon da ist, dann will ich wenigstens auch an dem Buch etwas verdienen. Das ist im Übrigen und hat dem Verlag die Erlaubnis gegeben, das zu drucken. Das ist typisch für Horkheimer, der Geschäftssinn. Die Dämmerung heißt das. Die Dämmerung. Das sind Notizen. Also hier sind noch Notizen, die später aufgemacht wurden. Aber ursprünglich ist diese Dämmerung, dieses Buch, Notizen in Deutschland, nennt sich das, entstanden in der Zeit von 1926 bis 1931. Und Horkheimer hat hier in Gestalt in der literarischen Gestalt von Aphorismen, nicht zuletzt auch gebildet, also an Schopenhauer und Montaigne. Nicht Montaigne, ein großer Skeptiker der beginnenden bürgerlichen Epoche, auf den sich Horkheimer immer wieder bezogen hat. Und auf die Aufklärungsliteratur ist diese Form bezogen. La Rochefoucauld hat solche Aphorismen zur Lebensweisheit. Gracian, also Balthasar Gracian. Es gibt eine Literatur gerade in der beginnenden bürgerlichen Epoche, die solche Aphorismen, skeptische Aphorismen, in denen ein Gedanke zugespitzt wird, besonders zahlreich verfügbar hat. Ein solcher Aphorismus bezieht sich in einem Punkt, und das würde ich Ihnen ganz gerne vorlesen, auf diese Frage, wie bildet sich ein Charakter in einer bestimmten Atmosphäre oder wie bilden sich Charaktere? Charakter ist ja eine Prägung, ist nicht also gleichzusetzen mit Ich-Identität. Charakter ist ein umfassenderer Begriff, eine Prägung. Charatein im Griechischen heißt Prägung, auch Münzprägung und das, was bleibt, bezeichnet Charakter. Hier hat er einen Aphorismus, der ganz gewiss auch auf sich selbst gemünzt ist. Er sagt, man muss Glück haben in der Auswahl seiner Eltern. Nicht bloß wegen des Geldes, sondern auch wegen des Charakters, den man mitbekommt. Wenn dieser auch nicht so weit angeboren ist, wie man meint, so wird er doch schon in der Kindheit erworben. So wie man sich im ererbten Besitz von Sachen oder Kenntnissen befindet, kann man auch eine psychische Struktur mitbekommen, die zu einer fabelhaften Karriere befähigt, während andere zeitlebens unter Arbeitshemmungen von jedem Fortkommen, ja vom Glück ausgeschlossen sind. Die psychischen Unterschiede, die für das Leben so entscheidend werden können, müssen keineswegs auf ebenso große Unterschiede in der Kindheitsentwicklung zurückgehen. Kleine Ursachen, große Wirkungen und umgekehrt. Bei scheinbar ganz verschieden verlaufenden Kindheiten kann Ähnliches herauskommen. Unmerkliche Differenzen können entgegengesetzte Charaktere erzeugen. Kleine Erlebnisse können es entschieden haben, dass A seinen Aggressionstrieb in Raufereien, B in der Konstruktion von Maschinen auslebt. Bis vor kurzem schien die Entwicklung der Persönlichkeit noch durch eine schöne innere Notwendigkeit bestimmt. Jetzt erkennt man auch hier die Rolle der sinnlosen Kleinigkeit. Das sollten Sie sich merken, dieses Wort sinnlose Kleinigkeit. Der Glaube an die geprägte Form, die lebend sich entwickeln, das ist eine Anspielung auf ein Goethe-Zitat, wird durch das Wissen um die kleinen Zufälle ersetzt. Mit seinem Fortschreiten gelangen die Menschen dazu, der Falschmünzerin Fortuna das Handwerk immer mehr zu legen und selbst das Bild der Menschheit zu bestimmen. Durch die Erziehung in einer vernünftigen Gesellschaft werden die Kinder es verlernen dürfen, bei der Auswahl ihrer Eltern vorsichtig zu sein. Bis dahin freilich ist die Verteilung der Charaktere fast so ungerecht und unzweckmäßig wie die der Vermögen. Das heißt, Sie haben hier einen Versuch, Horkheimers herauszubekommen, wie auch sein eigener Charakter geprägt ist. Und da kommen Einflüsse von außen, solche geschichtlichen Milieus, in die jemand hineinwächst, ob zum Beispiel jemand sich orientiert am Fortschrittsbegriff der Französischen Revolution oder an einem solchen wilhelminischen Pomp mit der entsprechenden Architektur und mit dem Großtuerischen, das in dieser Periode liegt. Ich führe euch herrliche Zeiten entgegen, hat Wilhelm gesagt. Er hat ähnliche Formeln geprägt wie Kohl manchmal. Er hat auch gesagt, Schwarzseher dulde ich nicht. Und viele andere, es gibt auch eine Sammlung von Äußerungen von Wilhelm II. Aber die anderen sind nicht besser in Europa. Sondern es gibt so das Gefühl eines selbstverständlichen, protzigen, großgewordenen Deutschland, industriell, potent und militärisch, angriffslustig auch, nicht? Ich weiß nicht, ob jemand sich etwas unter der großen Bertha vorstellen kann. Bitte. Ja. Die dicke Bertha, die große dicke Bertha, nicht? Das größte Geschütz der Welt wurde vorgeführt. Es hat nichts genützt. Also kriegsentscheidend ist es nicht gewesen, weil es viel zu unbeweglich war. Also die kleinen Geschütze waren viel wirkungsvoller. Aber die dicke Bertha, völlig richtig, dicke Bertha war gewissermaßen so, dass das ganze militärische Protzentum, das dahinter liegt. Und natürlich spielt Titanic auch eine Rolle da, nicht nur 1911, weil die deutsche Flottenrüstungspolitik ist mit demselben Bewusstsein gemacht, ein besseres Schiff, ein haltbares, ein unsinkbareres Schiff zu bauen als die Titanic, die ja von den Engländern gebaut wurde. Deshalb auch irgendwie konsequenterweise trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht für die Passagiere, aber immerhin für die Weltgeschichte sinken musste. Und die deutsche Flottenpolitik fordert England heraus und fordert den Krieg im Grunde auf den Meeren heraus. Das heißt, das sind geschichtliche Dinge, die man aufnehmen kann, die man wahrnehmen kann, so in dieser Zwiespältigkeit von Fassade und dem, was darunter liegt. Und das kennzeichnet eigentlich die, man kann sagen, die Linksintellektuellen dieser Zeit. die Künstler auch, die Expressionisten, diejenigen, die in der Malerei etwas Neues machen, das unterscheidet die von den Hurra-Patrioten, die sich, die glauben, dass dieser Krieg selbstverständlich eben zugunsten Deutschlands auslöst, am deutschen Wesen wird die Welt genesen, ist ein damals sehr verbreiteter Satz bis hinein in die Trivialliteratur der Zeit. Also junge Menschen, die die Fassadenrealität zu erkennen und zu durchbrechen vermögen, sind diejenigen, die sich zurückhalten, die den Krieg kritisieren und die im Grunde das geistige Klima dann der Weimarer Zeit auch mit bestimmen. Aber die Rolle der sinnlosen Kleinigkeit, der sinnlosen, der kleinen, der Mikrostrukturen, der Mikroeinflüsse in jeder Biografie, der Zufälle, sind nicht immer die großen Erlebnisse. Manchmal sind es Schlüsselerlebnisse. Welche Literatur fällt einem in die Hand? Wie sieht die Bibliothek der Eltern aus? Oder ist es, gibt es eine? Muss man sich darum bemühen, Bücher auszuleihen? Oder hat man welche verfügbar? Spielt für die Sozialisationsprozesse der Menschen und damit auch für die Charakterbildung eine entscheidende Rolle. Für Horkheimer ganz zweifellos auch die Erfahrung des Elends der Fabrikarbeit, die er selbst wahrnimmt, die er selbst erfährt. Als Sohn eines erfolgreichen jüdischen Textilfabrikanten. Und dieser Erfolg verknüpft sich bei ihm mit dem Kampf, den er mit seinem Vater führt. Das heißt, die pubertäre Auseinandersetzung, die ödipale Phase, in die Horkheimer gerät, hat eine doppelte Struktur. Sie hat die Struktur des Erfolges des Vaters und der aus diesem Erfolg mit abgeleiteten Herrschaftsfunktion des Vaters auch gegenüber dem Sohn. Die Legitimität verstärkt sich. Ein erfolgloser Vater hat nicht diese Autorität wie ein erfolgreicher. Das macht diesen Kampf für Horkheimer mit diesem Fabrikanten schwierig und setzt auch sehr viel Energie voraus, aus dem Familienzusammenhang nicht herausgedrängt zu werden. Also die Auseinandersetzung mit dem Vater. Sie haben hier in diesem Büchlein einen Brief von Horkheimer an seinen Vater angeführt. Als 21-Jähriger, als Juniorchef der Kunstbaumwollfabrik Moritz Horkheimer in Zuffenhausen, Süddeutschland, beschreibt er die Situation einer Arbeiterin und kennzeichnet hier das namenlose Elend eines solchen Arbeiters. Schicksals, zweifellos, um seinen Vater auch aufzufordern, die Frage zu stellen, ob nicht sein Erfolg und der Misserfolg der Menschen, mit denen er arbeitet, einen Zusammenhang haben. In einer neunköpfigen Familie, das geht also um Katharina Krämer, die er hier anführt, in einer neunköpfigen Familie zum Leben erwacht als unwillkommener, zehnter, hungriger, still wimmernder oder wild schreiender Magen und so weiter und beschreibt das ganze Elend dieses Mädchens in einem Brief an seinen Vater. Nicht für sich reflektiert er das, er richtet es an seinen Vater. So ist das die sinnlose Kleinigkeit, die jedenfalls nicht mit Sinn versetzte Kleinigkeit der Beziehung zu dem Vater und der ganz anderen Beziehung zu seiner Mutter. Was übrigens dann in Autorität und Familie und der Einschätzung auch der Bedeutung der Frauen für Horkheimer eine prägende Rolle spielt. Er möchte, dass sie nicht erwerbstätig sind. Gewissermaßen die Liebe im Haus, also die sorgende und versorgende Instanz in einer Gesellschaft bleibt, die sonst durch Geld und Erwerbsverhältnisse definiert ist. Das ist der erste Konfliktpunkt mit seinem Vater, dauernd. Natürlich hat der Vater eine Vorstellung davon, wer den Betrieb, den erfolgreichen Betrieb übernehmen soll. Es ist selbstverständlich, auch die Erbverhältnisse sind zweideutig. So beginnt jetzt eine neue Kampffront. Er wird freigestellt vom Militärdienst, weil er Geschäftsführer einer offenkundig kriegswichtigen Fabrik ist. Aber er sieht immer stärker, dass das seinen Interessenhorizont, seinen Wahrnehmungshorizont in dieser Welt verengt. Und er beschäftigt sich jetzt immer deutlicher mit gesellschaftlichen Problemen, von denen die Fabrik, die Situation seiner Familie und die des Vaters ein Teil ist. Gewissermaßen öffnet sich der Blick für gesellschaftliche Fragen, die über diese Fabrik hinausgehen. Woher kommt so etwas? Häufig durch Bildungserlebnis, durch Lektüre. Er lernt seinen Freund, der Freund bleibt bis zum Lebensende, Friedrich Pollock, kennen. Auch Unternehmer. Nicht zufällig sind es gerade die Begüterten, die in dieser Situation einen freieren Blick auf die Verhältnisse haben, die auch Parteiunabhängige, die Geld haben. Lernt Pollock kennen, mit dem er einen Freundschaftsvertrag schließt, der ist auch dokumentiert in dieser Biografie, wo genau angegeben wird, über welche Probleme diskutiert werden darf, wie lange es dauern soll, bis sie ausdiskutiert sind. Ja, die Tageszeit ist sogar festgelegt, in der das geschehen soll. Ein Freundschaftsvertrag, der merkwürdigerweise bis zum Lebensende von Pollock reicht. Nicht auf dieser Ebene des Vertrags, aber die beiden haben dann doch bis zum Ende ihres Lebens sind die beständigsten, weil auch geschäftstüchtigsten Leute des Instituts gewesen. Mit Pollock beginnt jetzt die Auseinandersetzung über Lektüre. Was liest man? Was muss gelesen werden unter diesen Voraussetzungen? Die Auseinandersetzung, die Lektüre von Kant, hauptsächlich seiner Moralphilosophie. Die Lektüre dann auch sehr schnell von Schopenhauer, dem Antipoden Kants und Hegels. Aber auch dann sehr bald die Auseinandersetzung mit herrschaftskritischen Positionen, insbesondere dem Anarchismus. Tolstoi, die deutschen Anarchisten, Gustav Landauer und Erich Mühsam, viele Kurt Eisner, dann die Anarchisten der Münchner Räterepublik sind es, mit denen er sich und Pollock beschäftigen. Das befestigt nochmal ihren Blick dieser Herrschaftskritik am Vater Fabrikanten Kapitalist. Der Kapitalismus als ein System erscheint plötzlich auf der Folie des Vaters und wird zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Das heißt, es beginnt so etwas und ich konstruiere das viel zu linear, als es in der Wirklichkeit gewesen ist. Es beginnt so etwas wie eine Verallgemeinerung von Erfahrungen, sehr privaten Erfahrungen dieses Elternhauses, was die Liebe, also der Mutter betrifft, was die nicht begründete, nicht immer begründete Autorität des Vaters betrifft, der aber gleichzeitig der Erfolgreiche ist, der dieses Unternehmen hält, der im Übrigen sogar deutsch-nationale Züge hat. Ein Jude nicht orthodoxer Prägung, aber selbstverständlich Sabbat und bestimmte Regeln werden eingehalten. Sogar ein nobilitierter Jude, er wird Kommerzienrat, einer der wenigen in Baden-Württemberg, praktisch nobilitiert als Kommerzienrat, war das sehr ungewöhnlich. Das heißt, er steigt auch in der Ansehensmacht dieses Staatssystems auf, der Vater, und ist Teil. Und er gehört zu denjenigen, die sagen, ich gehe nie aus Deutschland heraus. Der den Sohn kritisiert, der 33 sagt, das geht nicht gut. Und der öffentlich erklären lässt, ich bin länger in Deutschland als Hitler und sehr viel riskiert damit. Das heißt, der sich als deutscher Jude versteht, der eine ausgezeichnete Beziehung hat zu Protestanten und Katholiken. Überwiegende Umgebung dieses Zuffenhausen, das ich nicht kenne, was das für ein Ort ist. Jedenfalls Horkheimer hat sich immer stärker nach Stuttgart hin orientiert. Daraus kann ich entnehmen, dass das vielleicht nicht ein besonders attraktiver und sehr großer Ort gewesen ist. Das heißt also, der Moritz Horkheimer, der Vater, hat sich selbst mit seiner Baumwollfabrik eine Basis geschaffen, um auch dann als eine wichtige Persönlichkeit in den württembergischen Staatsgeschäften betrachtet zu werden und anerkannt zu werden. So lege für Max Horkheimer eine Karriere nahe, die ganz gewiss gerichtet gewesen wäre auf eine Erweiterung des Unternehmens. Das heißt, als Unternehmer weiter zu arbeiten, mit eben den Möglichkeiten, die damals vorhanden waren. Und das ist ja ein Unternehmen, das in der Weimarer Zeit dann nicht zugrunde gegangen ist. Das heißt, eine gewisse finanzielle und ökonomische Stabilität besaß. Eine Ebene. Die zweite Ebene ist, und natürlich kann man jetzt psychoanalytisch das weit deuten, er lässt sich mit einer Max Horkheimer, mit einer Frau ein, die erstens viel älter ist als er, 6 bis 8 Jahre älter, Maidon Horkheimer. Zweitens die Tochter eines in den Ruin gegangenen Fabrikanten ist, was der entscheidende Grund war dafür, dass von den Eltern von Moritz Horkheimer die Heirat lange nicht gebilligt wurde. Er heiratet erst, als er selber Privatdozent ist, mit dem Grund, und dem konnten die Eltern nicht widersprechen, dass ein deutscher Professor nicht in wilder Ehe leben könne. Und da er nicht die Absicht hatte, sich von der Frau zu trennen, lag es nahe, sie zu heiraten. Und sie war drittens Sekretärin in der Fabrik des Vaters. Drei Elemente, die unter Umständen vielleicht eine Rolle spielen könnten für den Blick nach außen, also in die sozialen Verhältnisse, in die keineswegs konventionellen Gewohnheiten der Heirat, also eines Sohnes aus gutem Elternhaus, eines Fabrikantensohnes, der sich, der doch eine Mésalliance eingeht. Also etwas, was eigentlich nicht sein darf, entsprechend den Konventionen dieses Elternhauses. Eine Frau, die ihn gestützt hat sein Leben lang, ich selber habe sie noch kennengelernt, eine sehr angenehme Person, die sehr viel mit ihm diskutiert hat, aufgenommen hat. Sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, also ein sehr traditionelles Frauenbild repräsentiert. Wenn er müde war, hat sie ihm die Tageszeitungen vorgelesen. Und das ist natürlich alles sehr angenehm. Das kann man gar nicht so einfach abweisen. Dieses Frauenbild hat er auch in seinen wissenschaftlichen Untersuchungen, ist geblieben. Mechthild Rumpf hat das nachgezeichnet, die einzelnen Stationen dieses etwas konservativen Frauenbildes bei Horkheimer. Also Maidon wird dann 1930, sie heiraten 1930, und das ist die zweite Ebene des Ausscherens aus dem elterlichen, erfolgreichen Familienzusammenhang. Vielleicht kann man sich das heute nicht so richtig vorstellen mehr, was es bedeutet, für so einen erfolgreichen Moritz Horkheimer zu sehen, dass sein Sohn, der natürlich genauso erfolgreich sein soll in geschäftlichen Dingen, sich mit der Tochter eines ruinierten Unternehmers einlässt. Das ist für ihn der entscheidende Punkt gewesen. Nicht, dass sie älter war, auch nicht, dass sie als Sekretärin gearbeitet. Denn sie hat als Sekretärin im Unternehmen Horkheimer gearbeitet, um wenigstens ihre Familie zu unterhalten. Das wurde alles akzeptiert. Aber dass hier so ein bisschen Unglück über das Haus durch eine solche Heirat kommt, ist wohl die magische Seite dieser von den Eltern abgewehrten Beziehung. Und da unterscheidet sich die Mutter nicht so sehr von dem Vater, abgesehen davon, dass sie eben auch von dem Moritz Horkheimer sehr abhängig gewesen ist. Also, wie prägt sich das? Was geht da ein? Was geht in die Erwartungen eines Menschen ein, der ein anderes Leben führen will, als das, was er in der eigenen Familie vorfindet? Es ist jetzt eine dritte Ebene, die für Horkheimer entscheidend ist für die Verarbeitung des geschichtlichen Materials, dem er sich öffnet. Ich habe ja von diesem Erfahrungsbegriff nicht zufällig gesprochen, also Es ist so etwas wie die Sichtweise eines Dialektikers. Nein, ich muss es anders ausdrücken. Es ist schon in der biografischen Entwicklung von Horkheimer erkennbar, dass er einen dialektischen Erfahrungsbegriff dann auch theoretisch aufnehmen muss, bevor er Hegel gelesen hat. Weil nur ein solcher Erfahrungsbegriff ermöglicht die Öffnung auf das, was den Unterschied zwischen Erscheinung und Wesen ausmacht. Das ist ja ein dialektisches Prinzip bei Hegel. Das Wesen muss zwar erscheinen, aber es ist nicht identisch mit dem Wesen. Also die Kritik der Erscheinungswelt setzt so etwas wie eine Doppelung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit besteht aus zwei großen Teilen, eben dieser Fassaden, wie es erscheint, wie es scheint, nicht? Der Schein dieser Wirklichkeit und auf der anderen Seite dem, was als Wesen zugrunde liegt, das man anders erkennen muss als durch empirische Beobachtung. Das heißt, das Bedürfnis nach Theorie ist angelegt in einem solchen Bild von der Welt, in der Erscheinung und Wesen auseinanderweisen. Und diese Ebene berührt deshalb das, was Jürgen Habermas vielleicht die kommunikative Vernunft bezeichnen könnte. Die kommunikative Seite dieser Vernunftbegründung besteht darin, dass Horkheimer bemüht ist, nicht nur eine einzelne Freundschaft wie die mit Pollock aufzubauen, sondern möglichst viele Menschen zusammenzubringen, die ihre jeweiligen Fachkompetenzen haben. Das Interdisziplinäre ist das ursprüngliche Programm des Frankfurter Instituts. Dass Psychologen, Ökonomen, Soziologen, Philosophen nicht sich ausgleichen auf einer Ebene, auf der dann nur noch Allgemeinheiten ausgetauscht werden, sondern dass das Interdisziplinäre ein Arbeitsprogramm wird, bedeutet, man muss Bundesgenossen schaffen. Man muss gleichsam Netze auswerfen, um die Wahrheiten einzufangen. Und die Wahrheiten sind nicht mehr in einem Philosophen, in einer Theorie gegeben. Sie mag sich geben, wie sie will, an die Sachen selbst heranzukommen. Es ist nicht möglich, durch eine Introspektion, durch einen Blick von innen heraus auf das Wesen der Dinge zu kommen. Horkheimer bricht seine Schulkarriere in der Untersekunde ab, aus Gründen, die nicht so ganz erklärlich sind. Aber die Schule war ihm zu dumm und er geht in die Lehre zu seinem Vater und macht die in diesem Unternehmen durch und macht erst später, im Übrigen gemeinsam mit Pollock, dann das Abitur. Aber es sind hier die Brüche in dieser Biografie, die sich gerade in vieler Hinsicht als Erfahrungsstufen zeigen, in denen dann auch experimentiert wird im Studium. Er geht zu Husserl Edmund Husserl nach Freiburg. Weil bei diesem Philosophen, der die Phänomenologie begründet, also eine Sichtweise, Sichtweise auf die Wirklichkeit, in der die Philosophie selber der Wirklichkeit mächtig erscheint. Zu den Sachen ist die Forderung von Husserl. Zu den Sachen. Und ich erinnere mich noch an Vorlesungen von Horkheimer, wo er, wenn er dieses Pathos, dieses phänomenologische Pathos beschrieb und Husserl charakterisierte in seiner Vorlesung. Husserl ist ein großer Philosoph mit praktisch verfügbar den gesamten Traditionsbeständen, insbesondere in der modernen Philosophie von Descartes, kartesianische Meditation, Kant und so weiter. Husserl sagt Horkheimer, und so beschrieb er das in der Vorlesung, er sagte also die Forderung zu den Sachen, die Sachen selbst. Und das bedeutete die eidetische Konstruktion der Sache. Eidetische Konstruktion bedeutet, dass ich das Eidos, das Bild einer Sache in ihrem Wesensgehalt festhalte, unabhängig von den Raum- und Zeitkoordinaten. Das bedeutete eidetische Konstruktion. Und Horkheimer beschreibt das so, Husserl hätte immer die Hand so gehalten und sagen, was sehen wir, nicht wenn er eine Sache betrachtet. Was ist die Sache der Zahl zum Beispiel? Was ist die Sache der Zeit? Er sagte, nach einer bestimmten Zeit ist ihm und anderen noch aufgefallen, was sieht er da vor sich? Ja, eigentlich immer nur seine Hand. Und manchmal ist auch etwas Gelächter aufgetreten unter den Studenten, weil die dann von hinten gucken, was hat der da in der Hand, seine Hand. Was sehen wir, nicht die Bewegung, was ist das? Was ist das direkt? Was ist die Intentio directa oder Intentio recta gegenüber der Intentio obliqua, der vermittelten Erkenntnis? Hier erfährt Horkheimer zum ersten Mal, dass es auch Schein ist, zu glauben, man könnte durch theoretischen Blick auf das Wesen der Dinge kommen. Nicht? Da erfährt er im Studium gerade mit Husserl, dass das eine, ja, der Versuch ist, der sich dabei Heidegger dann verschärft, diese originär gebende Sprache so eine Art archaisierendes Denken ist. Bei Husserl nicht so sehr, weil er ist ein großer, großer, kompetenter Mathematiker, Physiker und er hat von den Naturwissenschaften was verstanden, was Heidegger nicht mehr versteht. Das heißt, der Rationalismus Husserls ist nicht in Frage gestellt. Aber es ist eben doch dieses, ich kann Ihnen das hier nicht weiter entwickeln, weil das nachher, das ist für Adorno dann ein, dieses Paar, Noesis und Noema. Noesis ist gewissermaßen die Erkenntnisform und Noema ist das, worauf es sich richtet. Das Ding, das ist das Ding. Und zwar das Ding als Wesen des Dings. Nicht Ding als Wesen. Noesis und Noema. Adorno entwickelt dann eine zentrale Kritik an der Erkenntnistheorie Husserls in der Metakritik der Erkenntnis. Theorie einer großen Schrift. Also, Sie haben hier bei Horkheimer in der Studienwahl so etwas wie den Versuch zu überprüfen, ob das noch geht. Und das ist ja schon eine starke Suchbewegung. Horkheimer ist als Abiturient in einer großen Suchbewegung. Wie ist die Welt erklärbar und vor allen Dingen, wie ist die Welt veränderbar? Denn es ist ja keine ruhige Zeit. Nicht mit 1918, 22, 23. Die Arbeiteraufstände im Januar 1918, die Bildung des Arbeiter- und Soldatenrates, die Bildung in München der Eisner Republik, sind Bewegungen im Gang. Es bilden sich eben schon die Fraktionen innerhalb der Arbeiterbewegung, also der Kommunisten, entsprechend zunächst in der Kritik bei Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht an der Oktoberrevolution, auch von 1917. Es sind revolutionäre Bewegungen großen Ausmaßes in Gang. Und Horkheimer nimmt sie wahr. Man weiß nach wie vor nicht, ob er Mitglied der Kommunistischen Partei war oder nicht. Aber es würde eben zu seinem Charakter gehören, dass das keiner weiß, dass das keiner wissen konnte. Viele Mitglieder des ursprünglichen Instituts für Sozialforschung waren Mitglieder der Kommunistischen Partei. Nicht Karl Korsch und andere. Das heißt, er nimmt diese Bewegungen auf, setzt sie aber anders um in seinem Bewusstsein. Und zwar in doppelter Hinsicht setzt er sie anders um. Was jetzt zu tun hat mit einer Art Balancearbeit in seinem Denken, die sehr früh einsetzt. Er ist sicher als junger Mann, dass das Elend beseitigt werden muss. Deshalb sympathisiert er mit den Arbeiteraufständen und den Rebellionen der Arbeiterschaft auf allen Ebenen. Er ist aber gleichzeitig, und auch das zieht sich sein Leben lang durch, Skeptiker geblieben. Das ist vielleicht ein Erbteil eines vorsichtigen Umgangs mit dem jüdischen Denkerbe in seiner Familie, das eher gerichtet war auf Kritik aller übertriebenen Orthodoxie, das auf einen, soll man sagen, auf eine praktische Balance gerichtet war, dass jede Orthodoxie und jeder Dogmatismus in sich trägt die Möglichkeit, ja vielleicht sogar die Anweisung zu Gewalt. Dass also Toleranz ein Element auch im Denken ist, dass die Überprüfung des Andersdenkenden, ob das richtig ist, zu dieser Art von Kritik gehört, die sich hier ausbildet. Und ich komme auf den Punkt zurück, von dem ich ausgegangen bin, das Interdisziplinäre. Gerade die Anerkennung fachwissenschaftlicher Kompetenz in diesem philosophischen Verständnis bezeichnet eine Art Toleranz gegenüber der Wahrheitsvermutung anderer. Freiheit ist immer nur die Freiheit des Andersdenkenden, hat Rosa Luxemburg gesagt. Eine Freiheit für die, die mit mir übereinstimmen, ist keine Freiheit. die Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden. Wirkliches Denken, wirkliche Erfahrung der Wirklichkeit muss auch die Perspektiven der anderen aufnehmen, wenn es denn gesichert erscheint, und davon geht er aus, sehr früh schon, dass die Welt zerfallen ist, dass es nicht mehr den platonischen Blick auf die Ideen gibt, dass es nicht mehr eine Philosophie in diesem ursprungsphilosophischen Sinne gibt, aus einem Prinzip. Und Sie haben jetzt in verschiedenen Reden, ich will Ihnen das nicht vorführen, das können Sie nachlesen, die Erweiterung des Erfahrungsblicks auch in Bezug auf Erfahrungswissenschaften ist wichtig für Horkheimer. Im Unterschied zu Husserl und Heidegger. Husserl weniger, aber Heidegger sehr stark, die gleichsam die Philosophie reservieren für die originäre Wesensschau, für eine neue Fundamentalontologie, nennt er das, für die Existenzialien, für die Daseinsbestimmungen, die alle herausspringen aus der Rationalität von Erfahrungswissenschaften. Diese Form der Erweiterung des Erfahrungsbegriffs, auch im Sinne der Anerkennung von Erfahrungswissenschaften, führt jetzt, zu Beginn der 20er Jahre, dazu, dass gerade diese Theorie der Frankfurter Schule die sich herausbildende Subjekttheorie, nämlich die Freudsche Psychoanalyse, man kann fast sagen, als einzige philosophische Strömung aufnimmt, konsequent aufnimmt. Und das mit Gründen. Nicht nur die Objektwelt ist zerfallen, hat sich verändert, sondern auch die Subjekte, die Aufbauprinzipien der Subjekte haben sich verändert. Oder es wäre ganz erstaunlich, die ganze Welt ist verändert, aber die Subjekte sind geblieben, so wie sie sind, ist eine Fragestellung, die sich hier ergibt. Deshalb nimmt man sehr früh Psychologie auf in damals zwei Formen, wird Psychologie als Erfahrungswissenschaft aufgenommen. Das ist einmal die Psychologie eben in der sich herausbildenden Psychoanalyse und zweitens die Gestalttheorie. Die Gestalttheorie, hauptsächlich von Gelb, Athemar Gelb, Gelb, also wie Gelb in Frankfurt, ein Privatdozent, der in der Tradition von Wertheimer und Köhler, der berühmt geworden ist als Affenforscher, deshalb nennt man ihn immer den Affenköhler, der die Elementenpsychologie, die überliefert ist von Mach und anderen aus dem 19. Jahrhundert, Fechner, kritisiert und sagt, Wahrnehmungen und Denken sind nicht zusammengesetzt aus Elementen und zu Komplexen gefügt, sondern wir können nur das Ganze wahrnehmen. Das heißt, wir haben immer eine gestaltmäßige Hintergrundwahrnehmung und das wird experimentell bewiesen, dass also nie sich Wahrnehmung schon bei Tieren auf das Zusammensetzen, sukzessive Zusammensetzen von Elementen, von Empfindungen stützt, sondern gleichsam eine gesamte Gestalt da ist. Wie wenn Sie Autofahren ja in Gefahr kommen, wenn Sie sich an einen Punkt fixieren und jetzt die Elemente zusammen setzen, einen Unfall zu verursachen. Sie sind als Fahrer immer Gestaltpsychologe. Nicht? Probieren Sie das mal aus. Wenn Sie dann also nicht mehr gestalten, wahrnehmen, Hintergrund wahrnehmen, da gibt es ja also die spezifischen Formen der Gestaltpsychologie. Sie haben immer ein Ganzes, Sie müssen immer ein Ganzes im Blick haben. Nicht? Und das ist nie einfach die bloße Zusammensetzung der jeweiligen Elemente. Nicht? Und es ist gefährlich, einen einzelnen Baum zu fixieren beim Autofahren, auch sonst. Aber diese Gestaltpsychologie ist in den 20er Jahren eben eine Form der Erkenntniskritik auch, die durchaus einen Begriff des Ganzen hat, der wissenschaftlich begründbar ist. Sie haben da Traditionen, in denen sich was bündelt in dieser Zeit, die dann auch eingehen in die Frankfurter Schule. Also Gestaltpsychologie ist ein solches Element, auf der anderen Seite nicht wahr, die Aufbauprinzipien, also der Psychoanalyse, sind ein anderes Element der Aufnahme fachspezifischer, fachlicher, erfahrungswissenschaftlicher, kann man auch sagen, erfahrungswissenschaftlicher Komponenten im philosophischen Denken. Denn selbstverständlich ist Freud seinem Selbstverständnis nach Erfahrungswissenschaft, ausgehend von den Traumdeutungen, den klinischen Erfahrungen, ja eher geneigt, seine ganzen Kategorien zu bilden an naturwissenschaftlichen Materialien. Deshalb die Rede vom psychischen Apparat als etwas gegenüber den traditionellen Medizinern hat er wohl geglaubt, wenn er das Apparat nennt, verstehen die besser, was das ist, als wenn es ein geistiges Element oder nur Instanzen sind. Also die Erweiterung des Erfahrungsbegriffs auch in die fachwissenschaftliche Dimension ist eine Grundlage der Begründung eines Instituts, das nicht alles selber leistet, das aber einen philosophischen Leitgedanken hat, das ein philosophisches Institut ist, ein sozialphilosophisches Institut. Der erste Lehrstuhl, den Horkheimer bekommt, ist einer der Sozialphilosophie, die sich ausfächert nach Formen der Einzeldisziplinen, einzelnen Gebieten, aber im Grunde so etwas hat wie eine Leitidee von theoretischer Vernunft, eine Leitidee von theoretischer Vernunft, von philosophischer Spekulation. Und für diese philosophische Spekulation, die sich allmählich als das Erkenntnispathos festsetzt, bei Horkheimer dem Älteren, 1995, 1903 ist Adorno geboren, werden jetzt Traditionen hineingezogen, integriert, die im Spannungsbogen von Kant zu Marx bestehen. Ich möchte heute noch also eine Komponente erläutern, die für den jungen Horkheimer wichtig ist, nämlich sein Verständnis des Marxismus. Es ist nicht der Marxismus, den er in den verschiedenen Ausprägungen vorfindet, auch nicht in den theoretischen Ausprägungen. Auch hier ist Horkheimer darum bemüht, die einzelnen Positionen zunächst einmal kommunikativ zu erfassen. Eine der ersten Konferenzen, die veranstaltet wurden von Pollock und Horkheimer, ist 1920 eine Konferenz gewesen, wo versucht wurde, die bedeutendsten Marxisten der damaligen Zeit, Karl Korsch, Georg Lukács war dabei, aber auch Richard Sorge, der später als Spion der Komintern in Japan hingerichtet wurde. Viele Leute, die den Versuch machten, jeweils eine besondere Ausprägung des Marxismus zu entwickeln, zusammenzubringen. Das ging schief. Das waren alles sehr ausgeprägte Persönlichkeiten. Wer also etwas von Korsch, Karl Korsch kennt, diesem sehr bewussten, ja auch philologisch bewussten Marx-Orthodoxen, der am Text, also der politischen Ökonomie, arbeitete und daran festhielt in seinem Buch Karl Marx und Philosophie und Marxismus. In vielen Büchern hier, Michael Buchmiller hat, der eigentlich kompetente Herausgeber dieser Schriften, ein Bohrender, ein sehr ernstzunehmender Jurist, zeitweilig auch Justizminister gewesen, ich glaube in Thüringen, kurze Zeit, der als eine eigensinnige Figur war dabei. Dann Georg Lukács, ein ebenso in sich geprägter, eigensinniger Mensch, in der Räterepublik in Ungarn zeitweilig Kulturminister, nicht unter Béla Kun, kurz, mit vielen Schriften, Theorie des Romans, glaube ich, 1911 oder 13 entstanden. Also sehr bezogen auf die Neuentwicklung der Literatur. Dann vor allen Dingen kleinere Aufsätze zu Produktion und Moral. Das heißt, ein Marxismus prägt Georg Lukács schon vor 1923 als Geschichte und Klassenbewusstsein entsteht, indem immer stärker das Proletariat zu der Substanz geschichtlicher Veränderung wird. Und er nimmt dann später, also 1923, auf den Gedanken Fichtes von der Tat Handlung. Das Proletariat ist Subjekt und Objekt der Geschichte zugleich. Eine substanzialisierte Vorstellung vom Proletariat. Völlig fremd Horkheimer, das. Er hat das Proletariat, er sieht das Proletariat eher eben in der Gestalt des Einzelnen, auch Ausgebeuteten, auch Begrenzten, Armseligen, Bemitleidenswerten Menschen. Horkheimer hat nie sich die Vorstellung zu eigen machen können, das Proletariat würde die Revolution so in einem Schlag machen können, wie Lukács das war. Richard Sorge, Karl August Wittvogel war dabei in dieser ersten Versammlung mit F. Vogel, der später immer stärker sich konzentrierte auf die sogenannten Hydrogesellschaften, also auf China, ein wichtiges Buch über China schrieb, auch Mitglied der Kommunistischen Partei, war in dieser Versammlung. Und Wittvogel ist auch Mitarbeiter des Instituts geblieben, noch eine längere Zeit offenkundig, wie mir Leute, die ihn dann noch spät in New York getroffen haben, nie einfach Mensch gewesen, mit dem er umgeht. Das heißt, sie hatten hier eine Sammlung von 10, 20 Persönlichkeiten, die Bilanz, ihre Bilanz offenlegen sollten, wie Marxismus heute zu denken sei. Und das sind ganz verschiedene Positionen. Davon abgesehen, dass eben die Ökonomen und soweit ich sehe, auch Grünberg dabei war. Also es sollte eine Art Archiv, das ist es dann auch gewesen, das Grünberg-Archiv später, eine Bilanz, ein Archiv der sozialen Bewegungen der europäischen Welt werden, eine Dokumentation. Das ist die zweite Ebene dieses Kooperationszusammenhangs. Beide sind, kann man heute sagen, nachträglich nicht ganz geglückt. Die Einbeziehung der Einzelwissenschaften wurde immer schwieriger, nicht zuletzt auch durch den Abbruch der Tradition 1933. Und die Kooperation mit diesen marxistischen Einzelpersönlichkeiten hat sich nicht als produktiv erwiesen. Das heißt, es hat immer stärkere Rivalitäten, nicht zuletzt deshalb gegeben, dass die Parteigebundenheit der Einzelnen immer stärker wurde. Und selbst dann, wenn Ausschlüsse erfolgten, wie der Ausschluss von Karl Korsch aus der Kommunistischen Partei, sich doch die Distanz zu dem Institut und der Theoriebildung des Instituts vergrößert hatte. Das heißt, beide Ebenen der Kooperation sind beabsichtigt und kennzeichnen den Theorietypus auch über jene Zeit hinaus, wo diese Dinge scheitern. Das möchte ich damit ausdrücken. Es ist Prinzip geblieben, beides. Der Blick auf die verschiedensten Formen der sozialen Rebellion, der sozialen Ausprägungen, auch der empirisch zu betrachtenden und zu dokumentierenden Bewegungen auf der einen Seite und der Ausfächerung der interdisziplinären Erfahrungswissenschaften auf der anderen Seite. Der Marxismus Horkheimers ist ein anderer. Es ist nicht ganz einfach zu definieren, was ihn unterscheidet von den anderen Ausprägungen. Aber in einem Punkt ist es eindeutig, der Marxismus von Horkheimer hat zum bewegenden Element Kritik. Wo das Element der Kritik verloren geht, an Autoritäten, an Parteien, an Institutionen, an Personen, ist für Horkheimer das nicht mehr in der Tradition des authentischen Marxismus, des marxischen Denkens, sagen wir lieber des marxischen Denkens. Kritik, Selbstkritik, immanente Kritik ist das Lebenselixier des authentischen marxischen Denkens. Das zerbricht bei fast allen Parteimarxisten. Bei fast allen. Dort, wo es nicht zerbricht, wie bei Korsch, wird er ausgeschlossen. Oder bei Wilhelm Reich, die werden ausgegliedert. Das heißt, hier bildet sich eine Theorie in der Auseinandersetzung mit den umlaufenden Theorieposition des Marxismus, die Horkheimer dann bewusst als kritische Theorie bezeichnet, und das ist einfach ein Synonym für marxische Theorie. In der Ursprungsphase besagt es nichts anderes, das ist die marxische Theorie. Nur, er wollte marxische Theorie nicht nehmen, weil das mit Parteizuordnungen sofort verknüpft war. Nicht? Man hätte gesagt, also du gehörst dazu, das heißt also dieses Koordinatensystem war so selbstverständlich, dass eben hier die Zuordnung sofort erfolgt. Deshalb nennt er es kritische Theorie, aber ursprünglich ist kritische Theorie nichts weiter als marxische Theorie, jetzt um alle Dimensionen erweitert, die ich bisher schon gekennzeichnet habe. Und eine Dimension ist vielleicht etwas querstehend zu dem, was bei Marx auch von denjenigen betrachtet wird, die sich durchaus in dieser Tradition befinden, die aber diesen Philosophen eigentlich nie in diese Tradition einbeziehen würden, nämlich Arthur Schopenhauer. Das schopenhauersche Element im Denken Horkheimers liegt etwas quer. Und es hat Gründe, die sehr weit zurückgehen und die zweifellos mit dem Skeptizismus von Horkheimer verknüpft sind. Horkheimer war der Auffassung, dass bei aller Bewegung in der Geschichte, auf dem geschichtlichen Boden, in der Gesellschaft und bei allen Fortschritten, die hier auch zu erreichen sind und erstrebt werden sollten, eine Art Mitgefühl bleibt mit der bedrängten und geschändeten Kreatur. Horkheimer denkt also den Zusammenhang zwischen Natur und Geschichte stärker als Hegel und auch Adorno. Das Mitleiden, dass es am Ende auch missglücken kann und dass trotzdem die Menschen ein Anrecht haben, so wie die Tiere, aufgenommen zu werden, versorgt zu werden. Das Mitleiden ist ein wesentliches Element der schopenhauerischen Philosophie. Das ist nicht ganz einfach und linear bei Schopenhauer, denn es gibt gleichzeitig bei ihm diese Willensmetaphysik. Die Welt als Wille und Vorstellung ist sein Hauptwerk. Das hat er variiert in verschiedenen Positionen, die Welt als Wille und Vorstellung. Und Schopenhauer geht auch in Nietzsches Idee vom Übermenschen, das Nirvana und gleichsam diese ganzen Komponenten des Irrationalismus gibt es bei Schopenhauer auch. Und Horkheimer war sich dessen bewusst, dass es auch eine solche Seite bei Schopenhauer gibt. Aber der schopenhauersche Pessimismus, dass die Welt nicht nur schlecht sein kann, sondern überwiegend schlecht ist, dass die Menschen nicht nur schlecht sein können, sondern überwiegend sich auch so verhalten und dass Projekte auch schief gehen können, dieser Pessimismus bestimmt sehr stark das Denken Horkheimers von Anfang an und verknüpft sich mit der Aufklärungsphilosophie, mit der Aufklärung. Verknüpft sich mit der Aufklärung deshalb, weil er sagt, Horkheimer, auch diese Seite ist noch Gegenstand von Aufklärung und Selbstaufklärung der Menschen. Sie müssen auch noch sehen, dass die Möglichkeit besteht eines Zusammenbruchs der Kultur. Deshalb war Horkheimer weitsichtig. Horkheimer hat 1933 Vermögen des Instituts ins Ausland transferiert. 1930. Weil er sagte, es ist nicht auszuschließen, dass diese Bande an die Macht kommt. Niemand in seiner Umgebung hat das so hingenommen. Wir haben ein Zweigbüro in London gemacht und dort Gelder transferiert. Und dann haben sie im Völkerbund in Genf haben sie ein Büro. Und das praktisch das ganze Vermögen 33, als das Institut geschlossen wurde, im Ausland war. Das ist Horkheimers Blick, also geschäftlich, nicht? Er wusste, was Geld bedeutet. Und dass wenn es weg ist, man darüber Trauer entwickeln kann, aber es ist eben weg. Er wusste, was Vermögen bedeutet zur Unterhaltung vieler Menschen. Das Institut hat dann sehr viele Menschen, also mit kleinen Beträgen, am Leben erhalten, Vereinigten Staaten dann. Und er hat, glaube ich, diesen Blick, diesen pessimistischen Blick gehabt, den einmal Robert Musil in einer großartigen kleinen Schrift mit dem Titel Der deutsche Mensch als Symptom so beschrieben hat. Der Kapitalismus ist die Form der Gesellschaft, die mit den Alabäs spekuliert, also nach unten. Sie ist deshalb so tragfähig, weil die niedrigsten Eigenschaften der Menschen die verlässlichsten sind. Auf die kann man sich am ehesten verlassen. Und das ist etwas auch dieser Blick von Horkheimer, dass der Mensch die verdammte Neigung hat, allerbest zu spekulieren. Und selbst wenn man Freundschaft und Liebe und Solidarität und alle diese Dinge hochhält, was er tut und wogegen er sich wehrt, dass diese Begriffe aus dem Denken verschwinden, so bezieht er in seine Philosophie doch ein die Möglichkeit, dass es nach unten geht. Und natürlich ist der Faschismus für ihn eine solche Katastrophe, dass er doch in seiner theoretischen Sensibilität, in seiner menschlichen Sensibilität gespürt hat, dass das ein großes kollektives Unglück ist. Und ich möchte Ihnen, damit das nicht falsch verstanden wird, der Pessimismus, der drinsteckt, dieser schopenhauersche Pessimismus, dass die Dinge auch scheitern können und dass man auch dafür noch so etwas wie ein Mitleiden ist eigentlich der richtige Ausdruck, so wie er auch bei Schopenhauer verwendet wird, haben muss, um Kreaturen nicht fallen zu lassen oder zusätzlich zu verschandeln. Noch diese aus der Dämmerung einen kurzen Aphorismus, in dem es um entehrte Begriffe geht. Horkheimer hat immer stark daran festgehalten, dass der authentische Sinn von Begriffen erkennbar wird. So wie er darauf beharrte, dass der authentische Sinn des marxischen Denkens zum Tragen kommt. Dieser Aphorismus heißt entehrte Begriffe. Ein angesehener Gelehrter, der mit dem Sozialismus sympathisiert, hörte bei einem wissenschaftlichen Tischgespräch einen unbefangenen Teilnehmer von Menschlichkeit sprechen. Er erglühte, dieser angesehene Gelehrte, sogleich in edlem Zorn und wies den Ahnungslosen zurecht. Der Begriff der Menschlichkeit, der Humanität, sei durch die übelste kapitalistische Praxis, die ihn durch Jahrhunderte als Deckmantel benützte, entehrt und inhaltslos geworden. Anständige Menschen könnten ihn nicht mehr ernsthaft gebrauchen. Sie hätten aufgehört, das Wort in den Mund zu nehmen. Ich dachte, schreibt Thorkheimer, ein radikaler Gelehrter. Nur welcher Bezeichnungen für das, was gut ist, sollen wir uns dann noch bedienen dürfen? Sind sie nicht alle durch einen die schlechte Praxis verschleiernden Gebrauch ebenso entehrt wie der Ausdruck Humanität? Einige Wochen später erschien ein Buch von diesem Gelehrten über die Wirklichkeit des Christentums. Zuerst war ich überrascht, dann fand ich, er hatte gar nicht das Wort, sondern die Sache verworfen. Und diese Geschichte mit den entehrten Begriffen, was wird an der Sache bewahrt, gilt natürlich für die heutige Zeit in einem extremen Ausmaße für alles, was mit Marxischem Denken zu tun hat. Nicht, dass man die Worte nicht mehr, dass keine Dissertationen mehr geschrieben werden über Marx, ist natürlich etwas so, dass hier beschädigte Theorien oder beschädigte Begriffe auch eine Art Menschenrecht für sich haben, nicht willentlich missverstanden zu werden. Und dieses herauszubekommen, was das Missverständnis ist und den authentischen Wahrheitsgehalt wieder sichtbar zu machen, ist der Versuch dieser Theorie, Tradition, die vergangenen Theorien und Philosophien wieder lebendig zu machen. Ich setze das in der nächsten Sitzung noch auf diesen biografischen Zusammenhang.